Während wir hier warten, könnten wir ruhig noch mal überlegen. Mir ist denn nämlich noch etwas aufgefallen. Ja, lass sie nicht lange bitten, Just. Also, was sagte Schneewittchen noch? Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Und das ist doch falsch. Im Märchen heißt es doch, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Lass doch die Wortklauberei, Just. Was macht denn das schon für einen Unterschied? Ja, ich sehe da auch nichts Besonderes. Ja. Lucky nennt seinen Namen immer so. Lucius et Licinius et Lucullus. Wieso sagt der immer et, also und? Das ist ebenfalls ein Fehler. Also sind es schon zwei Fehler. Da kann ich doch nur kichern. Wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, habe ich immer mehr als zwei Fehler. Das stimmt zwar, aber in diesem Fall steht fest, dass die Papageien einen gebildeten Lehrer hatten. Ein Fehler könnte vorkommen. Aber gleich zwei? Ja. Es sind ja auch zwei Papageien. Nee, Kollegen, dahinter steckt Absicht. Du meinst also, es ist ebenso mühsam, einem Papagei etwas Falsches beizubringen, wie etwas Richtiges? Genau das will ich damit sagen. Erst haben wir uns gefragt, warum steht der dicke Mr. Claudius Papageien? Nun stehen wir vor einem neuen Rätsel. Warum zitieren Papageien ihre sonderbaren Sprüche falsch? Wieso kennen die Papageien überhaupt so ein Zeug? Den meisten Leuten genügt es völlig, wenn ihr Papagei sagt, Lore ist lieb oder so. Der Fall wird umso geheimnisvoller, je länger wir uns mit ihm befassen. Der Lehrer der Papageien hat einen Plan verfolgt. Und Mr. Claudius kennt diesen Plan. Deshalb ist er so scharf auf die Vögel. Ja. Mensch, Just, vielleicht gibt es außer Lucky und Schneewittchen noch mehr Papageien mit solchen Sprüchen. Denkt doch an Blackbeard und erinnert euch, dass Claudius ganz aufgeregt war, als er von dem schwarzen Vogel gehört hat. Halt mir rein. Telefon! Just, nimm ab! Ja, Justus Jonas am Apparat? Ja, das stimmt. Ich habe um Auskunft über den Wagen gebeten. Was? Ihn gesehen? Nein. Schnell! Hatte die Nummer eine 13 am Ende? Nein? Nein. Wirklich nicht? Nein, dann ist es nicht. Vielen Dank. War leider nichts. Noch ein Anruf. Ja, Justus Jonas? Ja, es geht um den Wagen. Die Telefonlawine rollte. Pausenlos klingelte das Telefon. Doch immer ging es um andere Autos. Von dem richtigen Ranger sprach niemand. Das änderte sich auch am nächsten Tag nicht. Dann aber erschien ein kleiner Junge in abgerissenen Kleidern. Er hielt einen Esel an der Hand, der vor einen zweirädrigen Karren gespannt war. Senor Justus! Ja, ich bin Justus Jonas. Und wer bist du? Ich bin Carlos. Das Auto, wo ist es? Kann ich sehen? Das Auto? Was für ein Auto? Just, du bist doch sonst so helle. Er meint den Rolls-Royce. Ach ja, der Wagen ist in der Garage. Ein goldenes Auto. Das muss sein, sehr schön. Kann ich sehen? Du bist in unserer Autosache hergekommen? Si, si, Senor Justus. Gestern kam ein Freund zu meinem Haus. Er sagte, ein Senor Justus wünscht von Ranger-Auto zu hören. Mit Nummer am Ende 3-1. Und es gibt Belohnung? Aber sicher gibt es die. Hast du den Wagen gesehen? Wo ist er? Oh ja, ich habe gesehen. Ich habe so viel Freude an Autos. Der Ranger ist ein herrliches Wagen. Ich weiß auch Nummer. Dann heraus damit. AK 4531. Rotes Ledersitze, Kratzanstoßstange. Mann, das nenne ich Beobachtungsgabe. Wann hast du den Wagen gesehen? Vor 8 Tagen. Oh. Das nützt gar nichts. Nützt nichts? Dann bekomme ich keine Belohnung. Vielleicht doch. Erzähle, wo bist du dem Auto begegnet? Dickes Fahrer kam zu meinem Onkel Ramos, wollte kaufen Papageien. Papageien kaufen? Dann hat also dein Onkel Ramos Lucullus und Schneewittchen verkauft. Mann, ist das ein Ding! Und auch die anderen! Alle Papageien mit sonderbares Namen. Was waren das für Namen? Ach, da war Sherlock Holmes, Robin Hood, Captain Kidd und Al Capone. Schreibt es auf, Kollegen. Das waren 6 mit Lucky und Schneewittchen. 7 Papageien mit Blackbeard, welcher spricht so gut? Alle Papageien mit gelben Köpfen, nur nicht Blackbeard, der ist schwarz. Und Mr. Claudius wollte die Papageien alle kaufen? Oh ja, er wollte bezahlen $1000. Aber mein Onkel Ramos hat nicht mehr. Senor Claudius war sehr zornig. Dann wissen wir jetzt, dass 7 Papageien zu dem rätselhaften Fall gehören. Wenn wir ihn lösen wollen, müssen wir alle finden. Kannst du uns sonst noch etwas sagen, Carlos? Oh ja, wo Senor Claudius wohnt. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Hier, diese Karte ergegeben uns. Verflixt, ausgerechnet jetzt. Gehst du ran, Justus? Klar, ich komme gleich wieder. Hm, Ja, Justus Jonas? Ist an einem Ort abgestellt, wo ihn niemand entdecken kann. Wie bitte? Nicht weiter versuchen, Mr. Claudius zu finden. Wer spricht denn da? Hallo? Hört ihr? Er wird sehr leicht wütend und es ist gefährlich, ihm dann zu begegnen. Lebensgefährlich. Hallo, sagen Sie doch Ihren Namen, antworten Sie doch. Ach, aufgelegt, zu spät. Schönes Wagen, wunderschönes Wagen. Alles, man hört dies Ticken von Uhr. Es ist wie Traum. Wie geht es an der nächsten Abbiegung weiter, Carlos? Nach rechts, da in dem Haus wohnen wir. Der Weg dorthin ist zu schlecht, Mr. Morton. Wir gehen das letzte Stück zu Fuß. Einverstanden, ich halte. Kommt, wir steigen aus. Der Schlüssel. Mein Onkel Ramos wird sich freuen. Als er kam von Mexiko, er hatte kein Geld. Hier ist der einzige Platz, an dem er bleiben kann. Miete ist $5. $5? Ich habe verdient $5. Ich kann bezahlen, Miete. Da steht ein Auto bei der Hütte. Hat Onkel Ramos ein Auto? Ein Auto? Natürlich nicht. Das gefällt mir nicht. Weißt du, wem das Auto gehört? No, ich nicht weiß. Hört doch mal, da schreien sich doch welche an. Diese Stimme, sie kommt mir bekannt vor. Hm? Das ist doch Mr. Claudius. Schnell! Onkel Ramos, was macht der dicke Mann mit dir? Onkel Ramos! Heraus damit, du alter Ganove! Lass ihn, Onkel Ramos! Du musst dich erinnern! Lass ihn, er ist krank, er kann nicht sich gar nicht wehren! Auch wenn du nicht mehr weißt, an wen du die anderen Papageien verkauft hast, bei Blackbeard, müsstest du dich doch noch erinnern können! Du hattest ihn ja noch, als die anderen schon verkauft waren! Lassen Sie ihn, er ist krank, er nicht sich kann wehren! Lassen Sie ihn los! Also, ich habe schon 4 von den anderen gefunden und gekauft. Und die übrigen bekomme ich auch noch, ja? Aber vor allem muss ich Blackbeard haben. Und du weißt, wo er ist, also rede endlich! Lassen Sie ihn! Was wollt ihr denn hier? Haut ab! Ihr habt ihn jetzt verloren! Los, Peter, los, Bob, wir packen ihn! Bleibt bloß, wo ihr seid, ihr drei. Seht ihr? Ich hab schon seinen Neffen hier, diesen mexikanischen Bengel. Und wenn ihr euch nicht benehmt, dann werdet ihr schon sehen, was ich mit ihm mache. Ich lass mich! Verdammt, jetzt hat er mich aber gewissen. Carlos ist frei. Los, auf den Dicken. Haltet ihn fest. Er will weglaufen. Festhalten. Er entwischt uns. Verflixt. Haltet ihn. Zu spät. Ach, lasst ihn laufen. Er ist schon beim Auto.